So sieht es auch der unabhängige wissenschaftliche Beirat des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz, BMWK. Dieses Beratungsgremium besteht aus 41 WissenschaftlerInnen, die Gutachten zu selbstgewählten Themen erarbeiten. 2021 haben sie ein Gutachten mit Vorschlägen für eine Reform der gesetzlichen Rentenversicherung vorgelegt. Auch ihren Berechnungen zufolge würde ohne grundlegende Änderungen in 20 Jahren schon mehr als die Hälfte des gesamten Bundeshaushalts gebraucht, um die Renten auszuzahlen. Mehr als die Hälfte nur für die Renten. Der Beirat bezweifelt daher, dass der Staat dieses Rentensystem in Zukunft überhaupt noch stemmen kann. Denn der demografische Wandel bringt gleichzeitig auch die anderen Sozialsysteme des Staates aus der Balance. Wenn immer mehr Menschen immer älter werden, sind auch immer mehr Menschen krank und müssen immer länger gepflegt werden. Also müssen auch die Kranken- und Pflegeversicherungen immer mehr Geld ausgeben, das sie von immer weniger arbeitenden Menschen kassieren müssen. Auch hier hilft der Staat schon heute mit Steuergeld. Gleichzeitig braucht Deutschland in den nächsten Jahren aber nun einmal hunderte Milliarden Euro für andere wichtige Zukunftsaufgaben. Digitalisierung, bessere Bildung, zeitgemäße Ausrüstung der Bundeswehr, Kosten des Klimawandels, klimaneutraler Umbau der Gesellschaft, Investitionen in die öffentliche Infrastruktur. Wie soll all das gestemmt werden, wenn das halbe Bundesbudget für Renten draufgeht? Der Beirat rät daher davon ab, die Illusion von langfristig gesicherten Haltelinien weiter aufrechtzuerhalten, heißt es in dem Gutachten. Diese Haltelinien, nach denen der Rentenbeitrag nicht höher sein darf als X und die Mindestrente mindestens Y betragen muss, halten der Realität einfach nicht mehr stand. Rente in der Krise. Viel zu teuer und auch noch ungerecht. Dazu kommt, das System ist nicht nur finanziell überfordert, es ist auch immer ungerechter geworden. Und zwar gegenüber jüngeren Menschen, die durch den demografischen Wandel ohnehin schon überdurchschnittliche Lasten schultern müssen. Außerdem zahlen besonders gut verdienende Menschen wie Ärzte, Rechtsanwältinnen, Beamte und Selbstständige in der Regel nichts in diese Rentenkasse ein. Der Beirat fordert, das Rentensystem in Deutschland sofort zu reformieren. Und wir müssen uns jetzt dringend ein paar Fragen stellen. Was kann man umbauen, damit auch diejenigen, die jetzt 30 sind, im Alter noch etwas aus der Rentenkasse bekommen, ohne dass wir dafür den Bundeshaushalt plündern müssen? Was sollte jeder von uns ab sofort tun? Wer bezahlt uns in Zukunft noch die Ruhe im Ruhestand? Die Rentenformel. Zunächst einmal müssen wir uns vor Augen führen, wie eigentlich berechnet wird, wie viel Rente ihr bekommt. Das ermittelt die Rentenversicherung mit der Rentenformel, die im Kern vier Zahlen miteinander multipliziert, die vier Rentenfaktoren. Die erste Zahl sind die sogenannten Entgeltpunkte oder auch Rentenpunkte, die ihr im Laufe eures Arbeitslebens erwerbt. Rentenpunkte sind sowas wie Treuepunkte im Coffeeshop. Nur, dass ihr hier Punkte nicht für jedes gekaufte Heißgetränk bekommt, sondern für eine bestimmte Zeit, die ihr eine bestimmte Summe verdient und darauf Rentenbeiträge bezahlt habt. Genau einen Rentenpunkt bekommt ihr für jedes Jahr, in dem ihr genau das bundesweite Durchschnittseinkommen dieses Jahres verdient habt. Verdient ihr also in einem Jahr so viel wie der Durchschnitt aller ArbeitnehmerInnen in Deutschland, bekommt ihr für dieses Jahr exakt einen Rentenpunkt. Verdient ihr doppelt so viel, bekommt ihr zwei Rentenpunkte. Verdient ihr in einem Jahr die Hälfte des Durchschnittseinkommens dieses Jahres, bekommt ihr, genau, einen halben Rentenpunkt. Und was ist mit Leuten, die nicht arbeiten, weil sie Kinder betreuen oder Angehörige pflegen? Für diese Arbeit gibt es jährlich bis zu einen Punkt. Das ist für die Rentenkasse ein Minusgeschäft, denn diese Menschen zahlen ja nichts ein. Vor allem für Frauen ist diese Rechnung aber ein Problem. Denn Care-Arbeit, wie Kinder betreuen und Alte pflegen, wird in aller Regel immer noch von Frauen übernommen. Für die Rente wird die Kindererziehung so gewertet, als würden diese Frauen ein Jahr lang etwa das Durchschnittseinkommen des Jahres verdienen. Das ist besser als nichts, aber eben auch nur der Durchschnitt. Viele Frauen könnten jedoch viel mehr als den Durchschnitt verdienen und damit mehr Rente bekommen, wenn sie nicht Kinder großziehen, sondern Vollzeit in ihrem Job arbeiten würden.